D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Twitter-Battles in Sachen Griechenland gab es ja in vergangener Zeit so einige. Momente, in denen das Social Network so richtig heiß gelaufen ist, weil sich in die Haare gekriegt haben Austeritätskritiker und europäische Spar- und Wutbürger. Und Anlässe dafür gab es genug. Das Ochi der Griechen, den Motorradabgang von Yannis Varoufakis oder den Hashtag Boycott Germany, über den wir hier vor einer Stunde bei Schaum oder Hase gesprochen haben. Wer diese Twitter-Gefechte beherrscht hat, nach welcher Dramaturgie sie abgelaufen sind und warum die deutschlandkritischen Stimmen dort immer überwogen haben, darüber spreche ich mit Martina Schulte. Morgen nochmal. Morgen. Was ist das Besondere an dieser Twitter-Debatte zu Griechenland? Es ist ja die erste europäische Großkrise, die wir live bei Twitter und Facebook verfolgen können. Und der Guardian meint, Twitter habe dabei nicht nur über die Ereignisse reflektiert, sondern ihnen auch aktiv eine Form gegeben. Politiker haben dort ihre Positionen rausgehauen. User haben bei Boycott Greece ihren Gefühlen und Einschätzungen Luft gemacht. Und auch die Märkte wurden auf Basis von 140 Zeichenmeldungen bewegt. Interessant finde ich, dass wenn man sich mal diese beiden großen Lager anschaut, also die Befürworter eines harten Kurses gegen Griechenland ohne Schuldenschnitt und die Gegner dieses Vorgehens, dass die eigentlich nicht gleichermaßen stark bei Twitter und in den Social Networks zu Wort kommen. Wir beide waren wahrscheinlich nicht die Einzigen, die das Gefühl hatten, dass die Kritik an der Eurogruppe überwogen hat bei Twitter. Woran liegt das? Also Patrick Bernau weint hier gerade zum Beispiel bei der FAZ, alles fange damit an, dass die Verfechter von Reformauflagen für die Griechen selten in englischer Sprache schreiben würden. Das heißt, von den Amerikanern würden nur ein paar Argumente wahrgenommen, die eine Handvoll deutscher Ökonomen und Publizisten gelegentlich als Gastbeitrag in einem angelsächsischen Medien unterbringen. Deswegen gibt es, meint er, auch mehr deutschen Bäscher als deutschen Versteher bei Twitter. Eine Rolle gespielt hat sich ja auch, wie emotional die Tsipras-Regierung die sozialen Medien genutzt hat. Oder auf der anderen Seite natürlich auch, wie technokratisch und sachlich die Vertreter der EU oder der Eurogruppe, also zum Beispiel Dijsselbloem oder Tusk, getwittert haben. Beziehungsweise, dass die deutsche Seite ja gar nicht mitgemacht hat bei der großen Twitter. Das ist tatsächlich echt auffällig, ne? Also wenn ich mir Tsipras oder Varoufakis Twitter-Dauerfeuer mit dem Schweigen von Merkel, Schäuble oder Gabriel vergleiche, dann ist das schon sehr offensichtlich. Auf jeden Fall. Also Varoufakis war und ist, um mit dem Guardian zu sprechen, auf jeden Fall ein hyperaktiver Twitterer. Sein legendäres Minister No More hatte 18.000 Retweets. Tsipras twitterte regelmäßig in Griechisch und Englisch. Vor der Abstimmung zum Beispiel sagte er sowas wie, die Griechen kämpfen mit Waffen, die stärker seien als andere, nämlich das Recht. Also das sind halt wirklich so emotionale Dinge, die er da rausgehauen hat. Auf deutscher Seite war es hingegen mehr als still. Weil Angela Merkel und Wolfgang Schäuble nicht twittern. Ja, und Sigmar Gabriel auch nicht. Also dessen letzter Tweet stammt aus 2013 und der ist interessanterweise, lautet der so, aufgrund massiver technischer Probleme mussten wir den für heute angekündigten Chat abbrechen. Wir holen ihn so schnell wie möglich nach. Also wie gesagt, 2013. Sonny Kapoor, der Direktor des Thinktanks Redefine, meinte, das läge eben an der deutschen politischen Kultur. Die sei mehr konsensorientiert, bewege sich langsamer und stehe eben den sozialen Medien skeptischer gegenüber. Unsere Politik, die geben halt lieber Interviews bei klassischen Medien und das hat eben auch dazu geführt, dass diese eher kritischen Aktivistenstimmen und Experten bei Twitter halt eben dominiert haben, eben auch, weil die natürlich emotionaler unterwegs waren. Oder sie geben Interviews bei Le Floyd. So, mit Experten meinst du dann tatsächlich so Leute wie Krugman oder Stieglitz oder was weiß ich nicht? Ja, klar. Es gibt ja bei Twitter so ein regelrechtes Krisenpersonal. Ne? Das heißt, den Politikern steht ein Heer von politischen Aktivisten und Experten gegenüber. Dazu gehört sicher auf jeden Fall der Nobelpreisträger und New York Times Kolumnist Paul Krugman oder eben der Nobelpreisträger und ehemalige Chef der World Bank, Joseph Stieglitz. Wenn du dir mal anschaust, was die so schreiben per Twitter, hat sich in den letzten Tagen oft über Deutschland beschwert. Joseph Stieglitz hat viele Aufrufe geschrieben, die wiederum dann von vielen Aktivisten weiterverbreitet worden sind. Also auch beim Kreieren von solchen Hashtags werden solche Expertenmeinungen dann weiter getwittert. Oder ein anderer Typ, Jeffrey Sachs, der ist Entwicklungsökonom, auch ein linker Held, kann man sagen. Der hat auch während der Verhandlung so Sachen getwittert wie, die Eurozone ist ein verrücktes Haus, inkohärent, inkompetent und grausam. Und wenn du dir einfach mal diese beiden Lager anguckst, dann stellst du halt eben auch fest, dass die eigentlich nicht miteinander diskutieren. Das heißt, jeder bleibt eigentlich auf Twitter in seiner Filterblase, nimmt nur die Argumente von den Leuten wahr, die halt eben zum eigenen Weltbild passen. Das heißt, es wird viel getwittert, wenig miteinander kommuniziert. Patrick Bernau meint bei der FAZ, so kommt es, dass die Amerikaner die Europäer nicht verstehen. Und die Europäer selbst einander auch nicht. Und der Gewinner heißt Twitter. Vielen Dank für die Infos, Martina Schulte. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?